Die Delegation der Partei der Arbeit Koreas unter Leitung von Choi Tae-bok, Mitglied des Politbüros und stellvertretendem Vorsitzenden des ZK der Partei der Arbeit Koreas, die der Demokratischen Volksrepublik Laos einen Besuch abstattet, besuchte am 8. Juni das Kim Il-sung Pyeongchang Museum in der Stadt Vientiane.